Ein Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung nahm am 25. März eine Stellung im Zusammenhang damit, dass die entlassene Ex-Präsidentin Südkoreas Park Geun-hye, die die unverzeihlichen Verbrechen begangen hatte, auch bei der staatsanwaltschaftlichen Untersuchung den Verdacht auf ihre Verbrechen allseitig leugnete. Darin hieß es: Am 21. März wurde Park Geun-hye als Angeklagte in der Staatsanwaltschaft über 20 Stunden lang untersucht. Während der Ermittlung verteidigte sie sich stur mit den Worten, dass sie sich alle Sachen nicht erinnern könne und dass sie die Tatsachen zwar gestehe, aber keine Anweisungen zur rechtswidrigen Handlung gegeben habe. So leugnete sie allseitig ihre größten Verbrechen. Als im Vorjahr dieser unerhörte Skandal ausgelöst worden war, ließ sie heimlich Dutzende Papierzerkleinerungsmaschinen ins Blaue Haus bringen und vernichtete die Materialien allesamt, die als entscheidende Beweismittel galten. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtes für Amtsenthebung gründete sie mit den üblen Elementen der Partei für freies Südkorea eine private Gesellschaft namens Team der Straßengemeinde Samsung. Diese Leute versammelten sich jeden Tag nachts und diskutierten heimlich, wie sie die Amtsenthebung weigern können. Um ihre Verbrechen in 13 Punkten allesamt zu leugnen, lud Park Geun-hye die mit Geld gekauften Rechtsanwälte zu ihrem Haus ein und führte mit ihnen stundenlang die Scheinübungen dafür, auf die Fragen der Staatsanwaltschaft falsch auszusagen. So versuchte sie verzweifelt, die Entscheidung für Amtsenthebung nicht zu akzeptieren. Die Entscheidung für Amtsenthebung für Park Geun-hye war nicht nur ein Urteil des Verfassungsgerichtes. Es war der Wille der 10 Millionen Bürger mit ihren Kerzen dazu, die Verräter, die über das Volk herrschten und dem Streben des Volkes und der Zeittendenz zu widerliefen, für immer zu beseitigen und eine neue Welt und neue Gesellschaft aufzubauen und ein hartes Urteil der Geschichte und Volksmeinung gegen die schlimmste Verbrecherin, die beispiellos große Verbrechen begangen hat. Auch die üblen Elemente und ihre Rechtsanwälte, einschließlich der Aktfreunde von Park, die als Leibgardisten für Park Geun-hye arbeiten, sollten durch das Volk streng bestraft werden. Park Geun-hye, die die gerechte Volksmeinung bis zum Letzten herausfordert, wird für ihre leichtsinnige Handlung noch schneller zu Ende gehen.